Meine lieben Geschwister, es gibt eine sehr, sehr interessante Angelegenheit. Und diese Angelegenheit ist die Gewissheit. Die Gewissheit hat im Islam drei Stufen. Die Gewissheit, die Sicherheit, die man mit sich führt, sie hat drei Stufen. Und das ist eine sehr interessante Sache, die die Gelehrten mit dem Koran hier belegen. Sie sagen, es gibt drei Arten bzw. drei Stufen von Gewissheit. Das erste ist Ilmul Yaqin. Ilmul Yaqin ist die Gewissheit durch Wissen. Das ist, wenn du etwas hörst oder etwas liest und es widerspricht deinem Verstand nicht. Und es beruhigt dein Herz und du weißt, dass es niemals ein Widerspruch sein könnte, wie zum Beispiel der Koran selbst. Die Überlieferungen, die Aussagen, wenn der Koran dir vorgelesen wird, wenn das, was da drin ist, du liest, dann weißt du, dass es die Wahrheit ist. Mit Gewissheit aber. Denn Allah subhanahu wa ta'ala lügt nicht, das weißt du. Und genau diese Angelegenheit bringt dich dazu, Gewissheit zu haben. Und dieses Wissen, und diese Gewissheit nennt man Gewissheit durch das Wissen. Ilmul Yaqin. Aber es gibt etwas, was kräftiger und stärker ist als Ilmul Yaqin. Und das ist Aynul Yaqin. Aynul Yaqin ist die Gewissheit durch das Sehen. Das heißt, du hast die ganze Zeit über etwas gehört, wie zum Beispiel aus dem Koran, hast du die ganze Zeit über das Paradies gehört, was es da drin gibt und schöne Sachen. Und du glaubst daran. Du bist Gläubiger und du glaubst daran. Du weißt, dass es Wahrheit ist. Aber wenn du es siehst, Allahu Akbar, wenn du es siehst, dann steigt deine Gewissheit noch mehr. Und das nennt man Aynul Yaqin, weil du, das ist Gewissheit durch das Sehen. Dann weißt du erst recht, dass diese Sache noch richtiger ist, sozusagen. Subhanal Malik. Und die höchste Stufe von Gewissheit ist Haqqul Yaqin. Und Haqqul Yaqin ist so die wahrhaftige Gewissheit, kann man sagen. Und sie kommt durch das Kosten oder durch das Tasten. Das heißt, vorher haben wir über das Paradies gelesen, gehört. Dann, als wir eingetreten sind, haben wir es gesehen. Und als wir es aber angefasst und gekostet haben, das ist eine ganz andere Stufe. Dann weiß man, dass es Haqq ist, dass es die Wahrheit ist. Noch verstärkter als zuvor. Natürlich, wir wissen es auch, dass es Wahrheit ist. Aber wenn man es sieht und dann noch anfasst und kostet, dann ist es die höchste Stufe von Gewissheit. Subhanal Malik. So sind die Stufen der Gewissheit. Und wenn du das, was im Koran ist, liest, glaubst du es mit Gewissheit. Und wenn du es dann im Jenseits siehst, glaubst du stärker dran. Und wenn du es dann anfasst oder kostest, dann hat deine Gewissheit volles Maß erreicht. Subhanal Malik, meine lieben Geschwister. Und diese Sache ist etwas sehr, sehr Schönes, mit der wir inshallah ta'ala ein bisschen Nutzen und Wissen daraus ziehen können.